So, guten Abend alle. Hoffe ich, alle freuen sich schon an die Meditation. Bevor wir anfangen, ich möchte erst über Tagesablauf heute Abend, weil einige von uns sind von weit weg gekommen und wahrscheinlich müde sind, dann wir werden heute nicht lange, nicht wie üblich, sondern etwas früher Schluss machen. Aber dann ab morgen wird nach dem Tagesablauf. Und Tagesablauf ist wie folgendes. Also, vielleicht kann man draußen hängen. Ja, überall schon. So, wecken um 9 Uhr. Habe ich falsch gesehen. 9 Uhr. 9 Uhr Abend wecken. Ja, bitte, bitte. Nicht um 9, um 5. Aber natürlich, diejenigen, die schon daran gewöhnt sind, früher aufzustehen, ich selbst, meine beste Übung ist meistens morgens, ich mag immer früher morgen aufstehen, dann natürlich wecken wird, das heißt, es wird da ein Gong geben. Wer wird für Gong verantwortlich? Ich selbst? Ist schon eingeteilt. Schon eingeteilt. Hm? Na, alles läuft wie geschmiert. Dann um 5 Uhr gibt es Gong und um 5.30 Uhr fangen wir an Qigong. Hm? Hat jemand hier schon Qigong gelernt? Ja? Was ich lehren werde, ist dann der chinesischen Tradition nach die Qigong, das Bodhidharma, I Ching Ching, in China gelehrt hat. Diese, das ist Bodhidharma Qigong. Es sind zwei, eigentlich 12 Übungen in der chinesischen Medizin, wie sie wissen, gibt es 12 Meridiane und das ist für Läuterung des Körpers. Nach dem Qigong, dann sitzt man ganz anderes. Hoffentlich werden wir alle das erfahren können. Der Legende nach, wenn der Bodhidharma nach China kam, er wurde von dem chinesischen Kaiser Wu von der Dynastie Liang eingeladen. Der war ein von den größten Unterstützern von Buddhismus in der chinesischen Geschichte. Und der Kaiser, hatte eine Obsession für Verdienst, hat ihn gefragt, indem er so viele Kloster und Pagoden gebaut hat, was für Verdienst hat er erworben. Dann der Bodhidharma sagte, kein Verdienst. Oder ich spreche nicht von Verdienst. Dann war er sehr überrascht und fragte, wer steht da vor mir? Und er sagte, ich unterscheide nicht, ich weiß nicht. Dann der Kaiser hat nicht verstanden, das war über sein Niveau. Dann er hat ihn weggeschickt einfach. Und dann der Bodhidharma wanderte in China und indem er sah sehr fremd aus, mit großen Augen und für die Nicht-Meditierende wahrscheinlich wie ein Teufel, immer konzentriert. Dann, sie haben ihn vergiftet. Dann diese Übungen, dann ging er nach Shaolin, wo er 9 Jahre lang saß gegenüber Mauer in der Grotte. Sie können noch besuchen. Und wartete, bis die Zeit reif ist. Und inzwischen hat sich durch diese Übungen dann seinen Körper wieder geläutert. Und dann, das sind sehr gute Übungen, also maximal effektiv für Läuterung des Körpers. Wenn der Körper rein ist und ohne Hindernisse, dann die Meditation wird ganz anderes. Deswegen, ich hoffe, dass es nützlich wird für uns alle. Alle sind damit einverstanden. Dann fangen wir an mit Qigong. Wo, draußen oder hier? Draußen. Draußen ist besser. Dann um 5.30 Uhr, falls es nicht regnet, alles ist möglich. Wir treffen uns draußen und gibt es hoffentlich genug Platz, damit wir alle üben. Für diese Übung braucht man nicht viel Platz, ungefähr so viel. Und man kann entweder barfuß oder mit den Schuhen, Sportschuhen üben, wie man will. Dann nach Qigong gibt es 1 Stunde Meditation. Ich schlage vor, indem ich habe gesehen, mein Kollege da, Misha, hat mir Liste gegeben von den Meditierenden. Einige von uns haben schon lange Zeit sich mit Meditation beschäftigt, einige nicht viel. Es gibt sogar, ich glaube, 1 oder 2, die haben noch nicht meditiert. Ist das der Fall? Wer hat überhaupt nicht Meditation gelernt? Oder nur Sie, eine Person. Dann werden Sie am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber das müssen Sie halt in Kauf nehmen. Qigong wird auch helfen. Haben Sie Yoga gemacht oder sowas? Auch nicht. Na prima. Dann haben Sie viel zu lernen. Und lernen ist immer das Beste. Aber am Anfang wird ein bisschen schwer. Ich werde dann auch erklären müssen, am Anfang ein bisschen die Prinzipien, wie man sitzt, an was man anpassen soll, während sitzen, damit die Lage des Körpers, der Körper sich anpasst an Meditationslage, dass die fest und gemütlich sein soll. Und das auch werden wir in Qigong und ab und zu vielleicht nachmittags machen wir ein klein bisschen Yoga-Übungen. Das alles hilft. Aber eine Meditationssitzung wird dann eine Stunde. Das ist nicht zu lang, auch nicht zu kurz. Und ich glaube, das ist vielleicht am besten, wenn wir zu lange machen, dann wird es mit zu vielen unangenehmen Gefühlen verbunden. Wenn wir zu kurz machen, dann der Geist braucht Zeit, tief in Konzentration einzugehen. Und wenn Sie mich kennen, und einige von euch kennen mich schon, ich betone immer Shamatha und Samadhi, indem ich überzeugt bin, dann, dass egal, was für Religion wir glauben, aber die Tiefe der religiösen Erfahrung ist eigentlich von Tiefe von Samadhi abhängig. Samadhi ist sehr wichtig und was ich gelernt habe in der Theravada-Tradition, auch in Mahayana-Tradition, war immer mit den Lehrern, die diese Fähigkeit von Konzentration betont haben. Und ich betone es selbst. Wenn wir bessere Konzentration haben, die Qualität von Leben wird auch anderes, Gedächtnis wird anderes und so weiter. Dann ich betone vor, also ich lehre nicht wie die meisten Lehrer hier in Europa, sogar in den Theravada-Ländern. Ich lehre nicht gleich Vipassana, ich lehre immer Samatha erst. Nur wenn Samatha ziemlich hohes Niveau erreicht hat, dann kann man entweder diese Vipassana üben oder nach der nördlichen Tradition Vipassana mit Samatha zusammen. Das ist dann Zen oder Dzogchen oder was immer. Dann also eine Stunde Qigong, eine Stunde Meditation und kommt Frühstück mit selbstlose Arbeit. Selbstlose Arbeit auch läuft wie geschmiert. Alles ist schon geplant, ja. Na prima. Dann es wird ganz schnell gehen mit Tagesablauf. Dann, ich habe immer Meditationsblock, damit wir Freiheit haben und nicht immer an Zeit denken. Manchmal werden die Erklärungen länger dauern, manchmal kürzere Zeit. Dann habe ich nicht die Zeiten von Meditation und Gehmeditation genau. Ungefähr wird immer eine Stunde sitzen, eine halbe Stunde Gehmeditation. Diejenigen, die dann während dieser Zeit Yoga üben möchten oder weiter sitzen möchten, natürlich können das machen. Der erste Block wird von 9 bis 12, das heißt 3 Stunden. Und morgen, wir fangen an um 9, immer erst mit Methode-Erklärungen. Ich werde dann um 9, von 9 bis ungefähr 10 oder kurz vor 10, meistens mache ich so 3/4 Stunde, ich werde dann etwas ausführlicher erklären die Methode von Shamatha, indem die meisten von uns sich mit Anapanasati beschäftigt haben. Wer hat sich schon mit Anapanasati beschäftigt? Die meisten, glaube ich. Sie auch? Noch nicht? Also als Einstieg zu Satipatthana in diesem Kurs, ich werde fortsetzen, was ich letztes Mal vor 2 Jahren, als ich hier war, gelehrt habe. Ich habe gelehrt die Kaya Anupassana, Betrachtung des Körpers. Und Betrachtung des Körpers ist die Grundlage für Betrachtung der Empfindungen. Und in diesem Kurs werde ich mehr Betrachtung der Empfindungen lernen, die eigentlich ist auf Grundlage von Betrachtung von dem Körper. Dann wir werden kurz wiederholen Betrachtung von dem Körper. Und Shamatha eigentlich ist ein Teil, ist Grundlage für Betrachtung des Körpers. Ohne Shamatha Betrachtung des Körpers wird immer an Oberfläche bleiben. Und wenn Betrachtung des Körpers an Oberfläche bleibt, dann auch die Betrachtung der Empfindungen wird nicht in Tiefe gehen können. In der Theravada-Tradition die Betrachtung von Empfindungen auf Grundlage von Anapanasati ist auf Grundlage von den Jhanas. Ohne Jhanas eigentlich kann man nicht nach der Theravada-Methode von Anapanasati Vedana Anupassana üben. Deswegen Konzentration für die Betrachtung der Empfindungen ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn es nicht bis Jhana-Niveau geht, Die Konzentration muss sehr gut sein. Gut, dann ich erkläre so von 9 bis ungefähr 9.45 Uhr Shamatha auf Grundlage von Anapanasati. Erst die, wie man sitzt und so weiter, wie man atmet, wie Atmung mit Körper verbunden ist, so Grundprinzipien von Anapana. Und dann etwas mehr später über die in allgemeinen die Prinzipien von Shamatha und wie ist es, wie diese Prinzipien erklärt wurden mit, also mittels Anapanasati. Dann erster Tag morgen, hier steht persönliche Interviews. Der erste Tag gibt es keine persönlichen Interviews. Dann ab übermorgen werden wir von wann? Von 11 bis 12, ja? Ja, wir haben eingebaut, glaube ich, laut Interviewliste, 1,5 Stunden immer im Block. Dann machen wir Nachmittag 2 Stunden, Vormittag 1 Stunde. Sollen wir das? Dann müssen wir nochmal ändern, das ist aber möglich. Mhm. Ja? Ja. Dann kann ich auch ein bisschen mitsitzen. Okay. Dann die Interviews morgens werden von 11 bis 12. So habe ich auch Gelegenheit mitsitzen. Dann 12 Mittagessen und Pause bis 14 Uhr. Und von 14 Uhr bis 18 Uhr, das sind 4 Stunden, nächster Block. Und es fängt an mit Meditation, 2 Uhr bis 3 Uhr, dann 3 Uhr bis 3 Uhr, halb 4 gibt es dann Gehmeditation, halb 4 bis halb 5, nächste Meditation, und halb 5 bis 18 Uhr, und das kann ein bisschen verlängert werden, gibt es persönliche Interviews wieder. Diejenigen, die kommen zu persönlichen Interviews, dann können sich auf der Liste eintragen. Und indem ich kein Abendtee nehme, dann ich, wenn indem die Teilnehmer sind nicht sehr wenig, auch nicht zu viel, aber nicht sehr wenig, dann wir machen so, dass Maximum Zeit wird 15 Minuten für Interview und von halb 5 bis halb 7. Diejenigen, die dann zu Interview kommen, dann können etwa ein bisschen später essen. Ich selbst, ich werde dann wahrscheinlich entweder nicht essen oder auch etwas später essen. Dann um 19.45 Uhr gibt es Vortrag und Fragen und Antworten und als Thema für Vortrag, das mit Vedana Anupassana verbunden ist, habe ich ein Gespräch von Buddha, von Majjhima Nikaya. Letzte haben Sie bekommen. Letzte Gespräch von Majjhima Nikaya. Entfaltung der Sinne, Indriya Bhavana. Du bist der Einzige, der noch keinen Text hat, ne? Ja. Okay. Kriegst du dann nachgereicht. Also, Indriya Bhavana eigentlich ist direkt mit Vedana Anupassana verbunden, mit der Betrachtung der Gefühle, aber hat eigentlich mit allen Aspekten der Meditation zu tun. Weil indem wir meditieren, wir machen nichts anderes als entfalten die Fähigkeiten. Und unsere Fähigkeiten entfalten unsere Fähigkeiten ist eigentlich basiert aus Entfaltung von unserem Verständnis von Empfang von den Objekten. Und Empfang von den Objekten, das ist eben nichts anderes als Empfindung oder Gefühl. Je mehr wir meditieren, desto mehr werden unsere Fähigkeiten entfaltet. Fähigkeiten im Buddhismus, wie diejenigen, die Buddhismus studiert haben, wissen, gibt es 22. Davon 5 Gefühle. 6 Sinnen, das sind auch Fähigkeiten. Dann die geistige Fähigkeiten, so wie Achtsamkeit und so weiter. Dann gibt es noch die andere geistige Fähigkeiten, die man erwirbt, indem man sich Nirvana nähert. Und dann beiseite gibt es auch männliche, dann weibliche Fähigkeit und Lebensfähigkeit, was eigentlich Prana ist. Diese 22 Fähigkeiten eigentlich, wenn man meditiert, werden dann verstanden und entfaltet. Nicht natürlich Fähigkeit von männlich oder weiblich, aber die anderen. Aber diese Fähigkeiten, wir werden auch darüber sprechen, sind eigentlich auch entfaltet, indem unsere Sensitivität, Empfindung entfaltet ist. Alles ist entfaltet, weil die Bedeutung von Empfindung ist eigentlich Erfahrung. Und die Meditation ist das, was unsere Erfahrung entfaltet. Wir werden dann im Rahmen von Sutta-Vortrag darüber viel mehr sagen können. Und diese Sutta werde ich versuchen zu erklären von verschiedenen Aspekten, weil es hat zu tun mit eigentlich allen verschiedenen Interpretationen von der buddhistischen Lehre in südliche und genauso auch in nordliche Tradition. Die Entfaltung der Fähigkeiten ist eigentlich Essenz von allen Meditationen. So ist das gut, hat er gut gewählt. Diese Sutta ist sehr interessant, aber es wird immer wiederholt. Dann, wenn wir damit fertig sind, dann wahrscheinlich werde ich dann noch andere Sutta wählen und aus der nordlichen Tradition, die damit verbunden ist auch. Nämlich aus der Yogacara-Tradition, die Tradition von Bloßbewusstseinsschule im Buddhismus, das besonders tiefe Interpretation von Shamatha und Vipassana hat. Hat sich jemand hier mit der Yogacara beschäftigt? Noch nicht. Bisschen. Teil. So. Dann Vortrag. Nach dem Vortrag wird ungefähr eine Stunde Und danach haben wir immer Zeit für Fragen und Antworten, indem die Teilnehmer sind nicht wenig und Zeit für persönliche Interviews ist ziemlich begrenzt. Dann ich hoffe, dass Sie über die Sachen, über die ich sprechen werde, viel nachdenken und dann gute Fragen stellen. Indem Sie gute Fragen stellen, werden wir alle, einschließlich ich, davon viel, viel Nutzen haben und unsere Kenntnisse im Buddhismus erweitern. Wie ihr weißt, der Buddha meistens hat alle die Gespräche sind eigentlich vielmals Antworten auf Fragen, die dann Buddha ausführlich, wenn nicht Buddha selbst, dann seine Schüler haben ausführlich erörtert. Je tiefer die Fragen, desto tiefer kann dann auch die Erläuterung sein. So bitte denken Sie viel danach. Denken Sie auch danach, was ich Besonderes betone im Studium von Buddhismus, ist Verständnis. Je tiefer Verständnis von der Lehre wir haben, desto leichter wird es, falls es nicht Verständnis nur theoretisch ist, sondern auch man hat nachgedacht über diese Sachen, man hat sie verstanden. Dann die Meditation wird nicht schwierig. Aber wenn man meditiert und weiß nicht eigentlich, was man macht und wofür man das macht und wozu das führt, dann die Meditation, wenn die Hindernisse kommen, man wird nicht im Klaren, wie man sie beseitigen soll. Natürlich, wenn man zu viele theoretisches Wissen hat und nicht Praxis, das kann auch schädlich sein. Wenn man nur Praxis ohne theoretisches Verständnis, das ist, kann auch eine große Begrenzung sein. Das beste Studium ist, wenn man Wissen hat mit Nachdenken. Nachdenken ist eigentlich die Grundlage von Meditation. In Meditation man auch immer denkt nach den Erfahrungen, nach den Hindernissen, die man begegnet. Ohne Hindernisse gibt es keine Meditation. Die Hindernisse kommen eben, wenn man meditiert. Wenn man nicht meditiert, die Hindernisse sieht man nicht. Und die Hindernisse, über die Hindernisse, wenn man dann nachdenken kann und verstehen kann, dann die Meditation wird wirklich ein Segnen und Öffnung für andere Perspektiven, für Entfaltung der Fakultäten oder der Fähigkeiten. Und das ist eigentlich, hoffe ich, dass wir alle wollen, durch die Meditation unsere Fähigkeiten zu entfalten. Wenn wir diese Perspektive haben, die Meditation wird bestimmt gute Grundlage haben. Dann, nach Fragen und Antworten gibt es Rezitationen. Ich habe drei Schriften ausgewählt. Erste ist Herzsutra. Herz Sutra, wir werden einen Tag auf Sanskrit rezitieren. Hat jemand hier Sanskrit gelernt? Macht nichts. Sanskrit ist eine sehr schöne Sprache. Sie können das genießen. Und wir haben auch auf Deutsch. Einen Tag werden wir auf Sanskrit rezitieren, einen Tag auf Deutsch. Oder wenn wir viel Zeit haben, dann beides. Dann Metta Sutta auf Pali. Das ist ein von den am häufigsten rezitierten Suttas und auch wahrscheinlich literarisch auch eine von den schönsten Suttas im Pali-Kanon. Und dann in dem Liebe ist die Grundlage für Entfaltung von Mitgefühl, das besonders in der nördlichen Tradition betont wird, dann rezitieren wir wieder auf Sanskrit dann Mantra des großen Mitgefühls von Avalokiteshvara. Ich sehe, da gibt es einige Fehler, weil ich das, ich habe das rezitiert und jemand das hat geschrieben, der nicht Sanskrit kann, von nur die Töne gehört. Aber indem wir das rezitieren, wird das dann klar. Und wenn wir Zeit haben, dann ich kann das auch übersetzen. Diese Mantra von großem Mitleid, von Mitgefühl von Avalokiteshvara ist eigentlich populärste vielleicht Mantra in der chinesischen Tradition. Deswegen habe ich das ausgewählt. Aber in der chinesischen Tradition, diese Mantra hat keine Bedeutung eigentlich. In der in Sanskrit, man kann noch Bedeutung ziemlich klar, nicht immer, aber die meisten Sachen kann man sehr klar erklären. Na prima, das ist alles. Dann gibt es irgendwelche Fragen, was wir noch erklären sollten? Wenn nicht, dann wir haben gute Gelegenheit, das zu rezitieren jetzt. Dann machen wir kurz Metta-Meditation. Und heute dann etwas früher machen wir Schluss. Und morgen mit vollem Dampf in die Meditation. Und hoffentlich, wenn Sie hier nach wie vielen Tagen? Fast 10 Tage haben wir zusammen. Wenn Sie nach Hause gehen, werden Sie dann Vertrauen in Meditation haben und in das, was Sie machen. Möge Avalokiteshvara euch schützen. In der Meditation, wenn Sie sich wirklich Mühe geben, gibt es Hindernisse und die Meditation ist eigentlich nichts ohne Verständnis von Hindernissen, ist keine Meditation. Dann, wenn Sie Hindernisse begegnen, machen Sie sich keine Sorgen. Für die guten Yogis, die Hindernisse, ist ein Segnen. Wenn wir noch nicht so gute Yogis sind, dann die Hindernisse sind für uns unangenehme und unerwünschte Erfahrung. Wenn wir bessere Yogis werden, die Hindernisse sind eigentlich die besten Lehrer. Und alle, die in der Meditation was gelernt haben, haben gelernt durch Entfaltung der Weisheit, durch Konfrontation mit Hindernissen. Je mehr man Fortschritte macht, desto feiner werden auch die Hindernisse, indem der Geist auch feiner wird. dann machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Schmerzen haben und so weiter. Wir werden auch darüber noch sprechen, wie man mit den Schmerzen umgeht im Sinne von Meditation, im Sinne von Shamatha und Vipassana. Und allmählich hoffe ich, dass wir alle Klarheit bekommen, wie man mit den Hindernissen umgeht, zwecks Entfaltung der Fähigkeiten. Deswegen auch und Sutta, das wir jetzt studieren werden, heißt Entfaltung der Fähigkeiten. Und in der indischen Tradition, nicht nur in der indischen Tradition, sogar in Japan, in China nicht direkt, aber Meditation ist verstanden als nichts anderes als Bhavana. Und Bhavana heißt eigentlich werden. Wenn wir meditieren, Shamatha und Vipassana, wir werden Shamatha und Vipassana. Wenn wir Shamatha und Vipassana werden, dann wir sind mit dem Sinn von Dharma eins. Wenn wir eins mit Sinn von Dharma sind, heißt es, dass unsere Fakultäten, unsere Fähigkeiten haben sich entfaltet. Das ist die wahre Bedeutung von Entfaltung von Fakultäten, Indriya Bhavana. Also indem wir Hindernisse begegnen, wir entfalten die Fakultäten. Diejenigen, die keine Hindernisse haben, dann die auch können kaum die Fakultäten entfalten. Es ist nicht möglich. Dann durch Entfaltung der Fakultäten, man bekommt feinen Geist und feine Gefühle. Und das ist eigentlich die Bedeutung von Meditation. So, dann erst rezitieren wir die Herzsutra auf Deutsch. Diese Übersetzung habe ich selbst gemacht. Ist das, diese Übersetzung, ja, das ich selbst gemacht habe? In Konstanz. Also das Mahapragya Paramita Hridaya Sutra. Und in Konstanz war ich im chinesischen Zentrum, deswegen es fängt an mit Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa in Chinesisch, aber wir kennen das auf Pali rezitieren. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Als der edle Bodhisattva Avalokiteshvara in die tiefe Praxis von Pragya Paramita versank, blickte er nach unten und sah, dass die fünf Aggregate der Existenz in ihrer eigenen Natur leer sind. Hier, Shariputta, ist die Körperlichkeit nicht verschieden von Leerheit und eben dieselbe Körperlichkeit ist Leerheit. Die Körperlichkeit lässt sich nicht von der Leerheit unterscheiden und die Leerheit lässt sich nicht von der Körperlichkeit unterscheiden. Das, welches Körperlichkeit ist, ist Leerheit. Das, welches Leerheit ist, ist Körperlichkeit. Mit Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein verhält es sich ebenso. Hier, Shariputra, haben alle Dharmas die Leerheit als Merkmal. Sie entstehen nicht, sie vergehen nicht, sind weder rein noch unrein, nehmen weder zu, noch nehmen sie ab. Deshalb, Shariputra, gibt es in der Leerheit keinen Körper, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine Willensregung und kein Bewusstsein. Da gibt es weder Auge noch Ohr, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist. In der Leerheit sind weder Form noch Töne, weder Duft noch Geschmack, weder Tastobjekte noch Dharmas. Es gibt nicht die Elemente des Auges bis zu den Elementen des Bewusstseins. In der Leerheit gibt es kein Nichtwissen noch die Aufhebung von Nichtwissen. Außerdem gibt es vom Grund auf den Alten und Tod noch die Aufhebung von Alten und Tod. In der Leerheit gibt es kein Leiden, keine Entstehung des Leidens, keine Beseitigung des Leidens und keinen zur Beseitigung des Weg. Da gibt es kein Wissen, es gibt nichts zu erreichen und nichts zu erreichen. Da es nichts zu erreichen gibt, bleibt der Bodhisattva aufgrund von Pragya Paramita frei von geistigen Hindernissen. Da er keine geistigen Hindernisse hat, ist er furchtlos und hat die Verirrung des Geistes überwunden. Er wird perfekt zu einem Nirvana erreicht. Die Buddhas der drei Zeiten erreichen Anuttara Samyak Sambodhi aufgrund von Pragya Paramita. Deswegen muss erkannt werden, das Pragya Paramita ist das große Mantra des Wissens, das unübertreffliche Mantra, das unvergleichliche Mantra, das alles Leiden beseitigen kann, dies ist nicht falsch. In Pragya Paramita wird dann der Mantra gesprochen. Dies heißt Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhi, Swaha. Und jetzt auf Sanskrit. Erst Verehrung von Pragya Paramita, die wird in der einzige lebende Tradition in Sanskrit, die es gibt in Nepal, auch in Tibet, aber sie wird so ungefähr so wie Sophia bei den Griechen, die Gottheit der Weisheit als sehr schöne Frau geschildert. Und die erst begrüßt man. Om Namo Bhagavatyai Arya Pragya Paramitayai Arya Avalokiteshvaro Bodhisattva Gambiram Pragya Paramitacharyam Charamano Vyavalokayatisma Panchaskandastamscha Svabhavashunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evameva Vedana Samgya Samskara Vigyanani Iha Shariputra Sarva Dharma Shunyata Lakshana Anutpana Aniruddha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasmat Chariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasamgya Nasamskara Navigyanam Nachakshu Shrotra Grana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Gandharasa Sparshtavya Dharmaha na chakshu dhatu yavan, na mano vijnana dhatu, na avidya na vidyakshayo yavan, na jara maranam, na jara maranakshayo, na dukha samudaya nirodha margaha, na jnanam na praptir, na apraptihi, tasmat chariputra praptitvat, bodhisattvasya pragya paramita mashritya viharati, achita avarana, chita avarana nastitvat, atrasto viparyasa tikranto nishta, nirvana praptaha, triadva sarva sambuddha pragya paramita mashritya nuta, samyak sambodhim abhisambuddha, tasmad vyatavyam pragya paramita mahamantro, mahavidya mantro, anutara mantro, sama asama mantraha, sarva dukha prashamana satyam, amityatvat pragya paramitaya. Ukto mantraha tatyatha, gate gate paragate parasam gate bodhisvaha. So, das ist Herzsutra. Jetzt sollten wir rezitieren Metta-Sutta. In dem Metta ist die Grundlage für Karuna, für Mitgefühl. Aber wir rezitieren erst Mitgefühl. In dem Avalokiteshvara ist der eigentliche Exponent von Herzsutra. Und Verkörperung von Mitgefühl. Wegen Mitgefühl dann der Bodhisattva unterscheidet nicht zwischen Samsara und Nirvana und bleibt in diesem Zustand, bis er den Zustand von Buddha erreicht hat. Also, Namo Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Mahakarunikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana Karaya, Tasmai Namaskritya, Imam Arya Avalokiteshvara, Tava Nila Kanta, Namo Hridayam Avartaishyam, Sarva Arta Sadhanam Shubham Ajayam, Sarva Bhutanam Bhava Marga Vishudakam, Om Tat Yatha Aloke Aloke Loka Mati Atikrante, He He Hare Maha Bodhisattva, Smara Smara Hridayam, Kuru Kuru Karma, Sadhaya Sadhaya, Dhuru Dhuru Vijayante, Maha Vijayante, Dhara, Dhara, Dharendreshvara, Chala, Mala, Vimala, Amala, Mukti, Ehi, Ehi, Lokeshvara, Raga, Visham, Vinashaya, Dvesha, Visham, Vinashaya, Moha, Chala, Visham, Vinashaya, Hulu, Hulu, Mala, Hulu, Hulu, Mala, Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Buddhaya, Buddhaya, Maitreya, Nila, Kanta, Darshana, Praradaya, Swaha, Mahasiddhaya, Swaha, Siddha, Yogeshwaraya, Swaha, Nila, Kantaya, Swaha, Padmahastaya, Swaha, Chakrayuktaya, Swaha, Shanka, Shubdane, Bodhanaya, Swaha, Vama, Disha, Stita, Krishna, Jinaya, Swaha, Vyagra, Charma, Nivasanaya, Swaha, Namo, Ratnatrayaya, Namo Arya Avalokiteshvaraya, Om Siddhyantu Mantra Padhaya Swaha. So, das haben wir. Und jetzt Metta Sutta, das ist ein besonders schöner Text. Die deutsche Übersetzung haben wir da, aber wir rezitieren nur auf Pali. Sie können dann die Übersetzung danach studieren. Karaniyamat Kusalene Yantang Santang Padam Abhisamecce Sako Ujuce Sujuce Suvacho Chassemudu Anatimani Santu Sakoce Subaroce Apakichoce Salahukavuti Santindrioce Nipakoce Apangabo Kulesu Ananugindho Nachakundang Samachare Kinchi Yenye Vinyu Pare Upavadeyum Sukino Va Kemino Hontu Sabbe Satta Bhavantu Sukitatta Yeke Chipana Bhutatti Tasava Tavarava Anavasesa Dighava Ye Mahantava Majima Rasaka Anakatulla Ditta Vayeva Aditta Yeche Dure Vasanti Avidure Bhutava Sambhave Siva Sabbe Satta Bhavantu Sukitatta Naparo Param Nikubbete Na Atimanyete Katanchinam Kamchi Vyarosana Patighasanya Na Anyamanyasa Dukhammicheye Mata Yata Niyam Putta Mayusa Eka Putta Manurakhe Evampi Sababhute Sumanasam Bhavaye Aparimanam Mettancha Sabba Lokasmin Manasam Bhavaye Aparimanam Udanga Doce Tiriyanche Asambhadam Averam Asapattam Thittam Charan Nisinnova Sayanova Yavat tassa vigatamiddo etam satim aditteye brahmam etam viharam idam ahu dittinchanu paggama silava dasanena sampanno kame suvineyagedham nahi jatu gabbhasayyam punare titi Etena saceva jena hotu te jaya mangalam Etena saceva jena nasantu sabu padava Etena saceva jena sabbe roga upasamentu te So, jetzt rezitieren nach der Rezitation. Wir machen halbe Stunde Meditation. Sie können dann Metta und Karuna zusammenfügen, wie es in der nördlichen Tradition oft gemacht wird. Wie macht man das? Mit Einatmen, ich akzeptiere mein Leiden und Leiden von allen Wesen, und mit Ausatmen, ich wünsche mir und allen Wesen Frieden und Glückseligkeit. So meditieren wir halbe Stunde und dann Übertragung von Verdienst. Ich mache wieder auf Pali für Wohl von allen Wesen. Und dann wir können entweder weiter meditieren oder uns ausruhen, und morgen um 5 Uhr, boom! Okay, dann bitte. Verdienst für Wohl von allen Wesen. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya Aka, Satta, Chabumata, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang Anumoditva, Chiram Rakantuloka Sasana. Aka, Satta, Chabumata, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang Anumoditva, Chiram Rakantudesana. Aka, Satta, Chabumata, Deva, Naga, Mahidika, Punyantang Anumoditva, Chiram Rakantutumamparam. Sabi tio vivajantu, sabarugo vinasatu, mate bhavat tvantarayo, sukhi dighayuko bhava, bhavatu sabamangalam, rakhantu sabadevata, sababuddha anubhaven, sabadhamma anubhaven, sabasanga anubhaven, sada, soti, bhavantu te devo vasatu kalen, sasa sampati hotucha, pito bhavatu lokocha, Raja, Bhavatu Dhammiko.